Das kommt natürlich auf das Produkt an. Grundsätzlich nicht. Ich habe also kein Vorurteil gegen ausländische Produkte oder nicht im Inland gefertigte Produkte. Es kommt natürlich darauf an, was es wie gesagt ist. Nehmen Sie ein Auto, spielt sehr, eine sehr große Rolle der Service, die Ersatzteilbeschaffung etc. Nehmen Sie einen Gebrauchsgegenstand wie einen Regenschirm oder sonst irgendwas, dann ist das also untergeordneter Bedeutung. Dann ist entscheidend die Qualität und die Funktionalität.